ich spiele mit dir und du mit mir. Wir spielen beide Mann und Frau. Jeder denkt, wir sind ein Ehepaar. Dabei ist das gar nicht wahr, denn ich fühle, wenn du mich küsst, dass es rein platonisch ist. Ich spiele mit dir und du mit mir. Wir spielen Katz und Maus. Das Spiel ist herrlich, doch sehr gefährlich. Denn leicht wird ernst daraus. Wie du weißt, bin ich verliebt, doch leider nicht in dich. Diesen Zustand kenne ich. Doch vielleicht vertrittst du gut die Frau, die ich verehr. In Vertretung ist das schwer. Ich spiel ja nur mit dir und du spielst nur mit mir. Wir spielen beide Mann und Frau. Jeder denkt, wir sind ein Ehepaar. Dabei ist das gar nicht wahr, denn ich fühl, wenn du mich küsst, dass es rein platonisch ist. Ich spiele mit dir und du mit mir. Wir spielen Katz und Maus. Das Spiel ist herrlich, doch sehr gefährlich. Denn leicht wird ernst.